Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Yesterday we heard that all that you need to know is already inside of you and you know the truth. Gestern haben wir gehört, dass alles, was du wissen musst, bereits in dir ist und du die Wahrheit kennst. And it's that anointing that will never lead us into counterfeit, John says. Und die Salbung wird uns niemals in die Irre führen, sagt Johannes. But look the important thing that John finishes his whole sentence with. Aber schau dir an, mit welch einer wichtigen Aussage Johannes seinen ganzen Satz abschließt. So just as the anointing has taught you, remain in him. So wie die Salbung euch gelehrt hat, bleibt in ihm. Again, I wonder if he was remembering the words of Jesus. Ich frage mich wieder, ob er sich an die Worte Jesu erinnerte. Remember, John 15 obviously was written by John. Zur Erinnerung, Johannes 15 wurde offensichtlich von Johannes geschrieben. And John was listening to Jesus teaching about remaining, abiding in him. Und Johannes hörte Jesus zu, als er lehrte, in ihm zu bleiben und zu verweilen. You are in him, he is in you, but now you need to remain. Du bist in ihm, er ist in dir, aber jetzt musst du in ihm bleiben. And here John is encouraging the Christians to be actively remaining or abiding in Jesus. Hier ermutigt Johannes die Christen, aktiv in Jesus zu bleiben oder in ihm zu verweilen. What does it mean to remain in Jesus or to abide in Jesus? Was bedeutet es, in Jesus zu bleiben oder in ihm zu verweilen? In my understanding, and I've thought a lot about this to come to this conclusion. Meinem Verständnis nach, und ich habe viel darüber nachgedacht, um zu diesem Schluss zu kommen. It means surrender, it means trust, and it means to obey. Bedeutet es Hingabe, es bedeutet Vertrauen und es bedeutet Gehorsam. So you need to surrender to the anointing and the anointed one in you. Du musst dich also der Salbung und dem Gesalbten in dir hingeben. You need to trust that he will lead you and guide you into all of the truth permanently. Du musst darauf vertrauen, dass er dich führt und dich dauerhaft in alle Wahrheit leitet. And of course you need to obey, you need to go where the anointed one leads you. Und natürlich musst du gehorchen, du musst dorthin gehen, wohin der Gesalbte dich führt. The abiding in Jesus and the abiding in the anointed one as well as in the anointing. Ich glaube, dass das Bleiben in Jesus, das Bleiben in dem Gesalbten sowie in der Salbung, I believe that's a very important key to a fruitful Christian life. Ein sehr wichtiger Schlüssel zu einem fruchtbaren christlichen Leben ist. Because if you don't abide in him, the only thing that's left is to abide in ourselves. Denn wenn du nicht in ihm bleibst, bleibt nur noch das Bleiben in dir selbst. And that usually doesn't end up really well. Und das endet normalerweise nicht gut. Or worse, to abide in others. Oder noch schlimmer, in anderen zu verweilen. That means you put your trust, you put your surrender and your obedience to other people. Das bedeutet, dass du dein Vertrauen, deine Hingabe und deinen Gehorsam in andere Menschen legst. Don't do that. Mach das nicht. So just continue the reminders of Jesus, I'm in you, I have the anointing, you are my teacher, everything is fine. Erinnere dich fortwährend, Jesus, ich bin in dir, ich habe die Salbung, du bist mein Lehrer, alles ist in Ordnung. Do you know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? Sometimes it's just a matter of taking a few seconds to consciously connect with Christ in you. Manchmal geht es nur darum, sich ein paar Sekunden Zeit zu nehmen, um sich bewusst mit Christus in dir zu verbinden. Once you develop this awareness that he is in you, wenn du einmal dieses Bewusstsein entwickelt hast, dass er in dir ist, you can develop a habit that in the middle of your day you just take a moment. Kannst du dir angewöhnen, dir mitten am Tag einen Moment Zeit zu nehmen? Take a few seconds and Jesus, you're in me. Wow, that's incredible. I have everything that I need inside of me. Ein paar Sekunden, in denen du sagst, Jesus, du bist in mir. Wow, das ist unfassbar. Ich habe alles, was ich brauche, in mir. It's like keep making yourself aware that everything is already okay. Es ist, als würdest du dir immer wieder bewusst machen, dass alles bereits in Ordnung ist. Keep saying, Jesus, it's okay, I trust you. Sage immer wieder, Jesus, es ist in Ordnung, ich vertraue dir. Keep saying, Jesus, I surrender. Sage immer wieder, Jesus, ich gebe mich dir hin. And as you just develop throughout the day a very simple conversation with him. Wenn du im Laufe des Tages ganz einfache Gespräche mit ihm führst, reaffirming your remaining, your abiding, your surrender, your trust. Und dabei dein Verbleiben, dein Bleiben, deine Hingabe und dein Vertrauen bekräftigst. This will become a normal part of your life. wird dies zu einem normalen Bestandteil deines Lebens werden. I'm a great believer in the power of established habits. Ich glaube fest an die Kraft etablierter Gewohnheiten. Just think how many people have established so many bad habits. Denk nur daran, wie viele Menschen so viele schlechte Gewohnheiten entwickelt haben. Now these people are controlled by bad habits. Nun werden sie von ihren schlechten Gewohnheiten kontrolliert. It's almost like they're victim of these bad habits. Es ist fast so, als wären sie Opfer dieser schlechten Gewohnheiten. And then these people are always trying to find a way out of the bad habit. Dann versuchen diese Menschen einen Weg zu finden, um sich von ihren schlechten Gewohnheiten zu lösen. You know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? The best thing to do is to change a bad habit for a good habit. Das Beste, was man tun kann, ist, eine schlechte Gewohnheit durch eine gute Gewohnheit zu ersetzen. Think. Denk mal darüber nach. A lot of people have this attitude, oh, I've got to break the habit of overeating and, you know, being so fat. Viele Menschen haben die Einstellung, ich muss mir abgewöhnen, zu viel zu essen und damit aufhören, so fett zu sein. Well, change the bad habit for a good habit. Have the habit of exercising regularly. Nun, ersetze die schlechte Gewohnheit durch eine gute. Entwickle die Gewohnheit, regelmäßig Sport zu treiben. A lot of people say, you know what, I'm spending too much time on social media. I need to break that habit. Viele Leute sagen, ich verbringe zu viel Zeit in den sozialen Medien. Ich muss diese Gewohnheit ablegen. And then they focus on breaking a habit. Und dann konzentrieren sie sich darauf, diese Gewohnheit abzulegen. And then they are stuck in this vacuum. Dann stecken sie in einem Vakuum fest. No, no, no, no, don't do that. Nein, nein, nein, nein, mach das nicht. Replace it with a good habit. Say, every time I want to mess or just spend time with social media, I'm going to pick up a good book and read it. Ersetze es durch eine gute Gewohnheit. Sage, jedes Mal, wenn ich Zeit in den sozialen Medien verbringen möchte, nehme ich ein gutes Buch und lese es. And this is the same way we can establish a habit of connecting with Jesus throughout our day. Auf die gleiche Weise können wir uns angewöhnen, uns den ganzen Tag über mit Jesus zu verbinden. That's what it means to remain in him. Das ist es, was es bedeutet, in ihm zu bleiben. Just start throughout the day and say, Jesus, you and me, oh, that's so incredible. And then keep going with your day. Fange einfach an, den ganzen Tag über zu sagen, Jesus, du und ich, oh, das ist so großartig. Und dann setze deinen Tag fort. So it's my experience. Meine Erfahrung ist, that once a good habit is established, it's almost like autopilot. Dass sobald eine gute Gewohnheit etabliert ist, es fast wie ein Autopilot ist. Because now you've programmed your heart and now things are happening automatically. Weil du nun dein Herz programmiert hast und die Dinge automatisch geschehen. It's really interesting. Es ist wirklich interessant. About maybe 40 years ago I started to play tennis. Vor etwa 40 Jahren habe ich angefangen Tennis zu spielen. I never took lessons. Ich habe nie Unterricht genommen. I just got a racket and started to play. Ich habe mir einfach einen Schläger besorgt und angefangen zu spielen. And I learned everything wrong. Und ich habe alles falsch gelernt. I learned to play tennis wrong. Ich habe gelernt, falsch Tennis zu spielen. And then when I started to actually pick it up as a hobby, which I have now. Als ich dann anfing, es tatsächlich als Hobby zu betreiben, was jetzt der Fall ist. I started to watch videos. Habe ich angefangen, mir Videos anzusehen. I took a few lessons with a guy who played well. Und ich habe ein paar Trainerstunden bei einem Mann genommen, der gut spielte. And that guy quickly realized that I have a lot of wrong habits in the way I play. Dieser Mann erkannte schnell, dass ich bei meiner Spielweise viele falsche Gewohnheiten hatte. So I tried to stop the bad habits. Also versuchte ich, die schlechten Gewohnheiten abzulegen. That didn't work. Aber es funktionierte nicht. Every time I said, no, I mustn't shoot the ball like this, it didn't work. Jedes Mal, wenn ich sagte, nein, ich darf den Ball nicht so schießen, funktionierte es nicht. And then I realized. Dann erkannte ich, I just have to change the right way to play for the wrong way that I played. Dass ich einfach meine falsche Spielweise durch eine richtige Spielweise ersetzen musste. So change my habits. Also änderte ich meine Gewohnheiten. And you can do that. Das kannst du auch. So you can create the habit of remaining in Jesus. Du kannst dir angewöhnen, in Jesus zu bleiben. See you tomorrow. Bis morgen.